hart mir. Von der harten Last grausen jagt mein brünstiges Blut. Die Hand brennt mir am Haupt. Hoch steht schon die Sonne aus lichtem Blau. Zwitschern und schwirren ich, Brüder und Schwestern, und schweben ich lustig und lieb. Doch ich bin so allein, hab nicht Brüder noch Schwestern. Meine Mutter schwand, mein Vater fiel. Wie sah sie der Sohn, mein einziger Gesell, war ein garstiger Zwerg, Güte zwang uns nie zu Liebe. Hässige Schwingen warf mir der Schlaue. Nun musst ich ihn gar schlagen. Das rechte Raten, ich lockte so oft und erlos es mir nie. Du, mein Trauter, triffst es wohl besser, so recht ja rietest du schon. Oh! fürchten, von Pfaffner zu lernen. Nun brenn ich wohl los, es verbrennt mich zu wissen, wie find ich zum Felsen den Weg? So wird mir der Weg gewiesen, wohin du flatterst, folg ich genau.